für mein Leben und ich liebe es. Relax, Rap ist meine Leidenschaft, doch vieles ist wack. Ich steh auf Tracks, nenn sie real, nenn sie echt, es muss vom Herz kommen. Doch wer spielt erst schlecht, wird es zu nix bringen. Es geht um Beat und Rap, Beat, Coke, Souls, Flow, Shows, Speed und Checks. Manche werden größten wahnsinnig, ein MC-Komplex. Ich bring die für Tracks, denn ich liebe S-E-N-D-E zu dem R. Raps, Visionär, gib dir mehr und du kriegst es jetzt. Manchmal fies, manchmal nett, ich produziere mein Scheiß selbst. Du sagst, es ist ziemlich fett, auch mit wenig Equipment ist ja klar, dass mein Shit brennt. Drums kommen fertig, ich brauch keine Big Band. Vielleicht bin ich ein Star, wenn mich all die Kids kennen, auch wenn ich, es ist egal, da ich nicht bei euch mitrenn.